D-Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Heute basteln, frickeln und selber machen mit Moritz Metz. Hallo zu Eine Stunde Netz basteln. Und es hat sich ja schon fast eingebürgert, dass die Sendung beginnt mit einem Geräusch im Hintergrund. Ich mach mal kurz hier die... Das war die Tür von meinem Intercity-Abteil und ich bin gerade mit der Bundesbahn unterwegs nach Hannover, um dort Philipp Stephan zu treffen. Mit dem habe ich vor 5 Jahren mal einen 3D-Drucker zusammen gekauft und aufgebaut. Und das Gleiche wollen wir heute auch machen. Ich habe hier einen schweren Koffer. Der ist hier und da drin ist der Bausatz für einen Markibox 3D-Drucker und den wollen wir heute aufbauen und damit dann auch gleich was ausdrucken und wir wollen da lernen, wie das alles funktioniert. Wir sind ein bisschen ambitioniert dabei, weil mein Zug nach Berlin zurück, der fährt schon um 20 Uhr. Das heißt, wir haben dafür, wo andere Leute ein ganzes Wochenende brauchen, nur ein paar Stunden. Aber Philipp Stephan ist ja Profi, der wird mir dann schon weiterhelfen können. Mein Name ist Moritz Metz und ich wünsche euch viel Spaß in der kommenden Stunde. Dreidimensional natürlich. Ihr hört die Radio Wissen am Mittwochabend, eine Stunde Netz basteln. Wir basteln hier auf jeden Fall immer wieder verschiedene Dinge und heute sind dran 3D-Drucker. Schön osterlich wollen wir uns einen Osterhasen aus Plastik selber ausdrucken. Wir, das sind Philipp Stephan, den ich hier besuche in Hannover. Hallo. Hallo. Und ich, Moritz Metz. Und hier, dieser Ort ist wahrscheinlich der Ort mit der höchsten 3D-Druckerdichte von ganz Deutschland. Das ist das Druckertestlabor vom CT und vom CT Hardware Hacks Magazin in Hannover. Was sehen wir jetzt hier alles für Dinger stehen, Philipp? Ja, ich teste gerade 3D-Drucker und hier vier Modelle stehen gerade um mich rum. Ein Renkforce, der wird gerade, glaube ich, bei Konrad Elektronik verkauft. Fabster, auch ein deutsches Produkt. Einen, der heißt Be the First, sieht sehr edel aus, so ein bisschen... Apple-Optik, kommt aus Portugal, habe ich mir sagen lassen. Und dann den Pearl 3D-Drucker, der so ein bisschen plastikartig daherkommt. Er heißt wie so ein Kopierer sieht es aus. Sculpt. Ja, wir haben ihn, glaube ich, so ein bisschen so Kinderbackofen-mäßig ist der Style. Aber der, also ich meine, der druckt ja auch. Also sind einfach, aber wie man sieht, 4 Geräte und sie sehen alle sehr, sehr unterschiedlich aus. Also vielleicht nochmal von Anfang an. Philipp Stephan ist Redakteur beim CT Hardware Hacks Magazin, da testet ihr so verschiedene Hardware-Bastel-Netz-Sachen, stimmt's? Ja, wir haben das Hardware jetzt aus dem Titel gestrichen, weil wir uns irgendwie so ein bisschen verbreitert haben und auch mal hier und da gucken, sagen also Hacks und wir sind so ein bisschen so das Bastler-Magazin. Also wir gehören hier sozusagen, die CT ist die große Schwester und wir sind dann so die Nerds, die, also es sind ja eh Nerds hier, aber wir dürfen dann sozusagen mit Quadrocoptern, mit Robotern, mit Arduino machen wir ganz viel, die 3D-Drucker. Also diese Maker-Szene, wie sie so neudeutsch heißt, die versuchen wir damit zu erreichen. Das ist eben ein gleich ähnliches Themenfeld wie auch bei einer Stunde Netzbasteln und deswegen sind wir hier genau richtig, würde ich sagen. 3D-Drucker noch kurz dazu, das sind diese bierkastengroßen Geräte oder vielleicht auch ein bisschen größer, wenn man sich hier umschaut, manchmal auch so groß wie ein vergrößerter Bierkasten oder wie zwei, die eben kleine Objekte aus Plastik, zum Teil sogar in verschiedenen Farben, ausdrucken können. Da muss man ein 3D-Modell vom Computer reinladen und dann können die das ausdrucken. Philipp, du machst das schon seit 5, 6 Jahren. Wir haben ja ganz, ganz früher, wir kennen uns ja schon länger, zusammen einen 3D-Drucker gekauft. Genau, ich habe da gestern nachgeschaut, das war vor 5 Jahren, da haben wir den ersten MakerBot gekauft. Cupcake hieß das Modell. Das ist eine Firma aus New York, die es auch immer noch gibt und die auch gerne so sich selber als Triebfeder da bezeichnet. Die hatten damals halt aus Sperrholz diesen ersten kommerziell verkauften Bausatz. Und inzwischen sind sie, glaube ich, in der 5. oder 6. Generation. 3D-Drucker sind auf jeden Fall so eine Art Hype der letzten 5 Jahre dann auch gewesen. Sind vielleicht gerade an der Stelle, wo sie einerseits wirklich bei Konrad Elektronik einfach so im Kaufhaus zu kaufen sind. Andererseits gibt es vielleicht auch manchmal so eine Art Enttäuschung. Ist es ein Hype, würdest du sagen, ganz kurz? Ja, schon. Also das Problem ist halt, dass mir jedes Jahr jemand wieder erzählt, das ist doch jetzt das neue Ding. Und auch in der CT konnten wir es jetzt nicht als 2014er Hype verkaufen, weil wir es schon als 2013er Hype verkauft haben. Und ich habe halt, wie gesagt, seit 2009, du warst ja dabei, das erste Gerät gehabt und da war ich noch unzufrieden. Und jetzt, wenn ich mir die Sachen angucke, das funktioniert tatsächlich. Also die Zuverlässigkeit ist, glaube ich, genau das Ding, was vor 5 Jahren noch nicht da war und jetzt eigentlich gegeben ist, meistens. Schön. Wir werden heute einen Osterhasen ausdrucken und vorher müssen wir aber erstmal den 3D-Drucker dazu ausdrucken. Und der ist hier noch in 3 verschiedenen Pappkisten und einer Plastiktüte. Dann ist da noch so eine Spule dabei mit Plastik, aufgerollten Plastikstreifen das oder Band. Hat aber auch dieses perfekte Ostergrasgrün. Was du da hast. Das ist total gut. Dann wollen wir also einen Osterhasen ausdrucken. Dann haben wir diese 3 Pappkisten und das ist ein Markibox A6 3D-Drucker, der wurde vor einigen Jahren mal als so eine Crowdfunding-Kampagne finanziert. Und tatsächlich ist er jetzt vor ein paar Tagen angekommen in Deutschland. Du hast dir auch so einen bestellt, das ist jetzt der von Kollege Christian Grasse, der hat sich den ins Radiobüro schicken lassen. Schöne Grüße. Ja, unserer ist, glaube ich, gerade noch auf dem Paketweg. Genau, die wurden richtig per Fähre aus Hongkong zugestellt. Mhm. Also es dauert alles eine Weile. Aber jetzt ist dieses Ding da, 3 Pappkisten, so A4 groß. Und jetzt schauen wir mal rein, was da drin ist. Es gibt noch eine Anleitung. Was hatten wir da jetzt bezahlt oder ihr? Ich glaube, Christian hat $300 hat er gekostet. Das ist also ziemlich wenig für einen 3D-Drucker. Aber dafür muss man ihn eben zusammenbauen. Aber deshalb war er auch, also 2012 kam das erste Mal auf. War das denn so der kleine Hit so nach dem Motto, oh, so billig? Weil also die Modelle, die jetzt um uns rumstehen, die sind alle so die Kategorie, naja, 1.000 bis 2.000 Euro. Mhm, genau. Und 300 Dollar sind ja mal einfach nur 250, 200 Euro. Das ist ja fast gar nichts dafür, dass man hier anscheinend, angeblich, einen echten 3D-Drucker kriegen soll. Das ist sehr ordentlich. Ich nehme aus der Pappschachtel nur weitere Pappschachteln raus. Also bei der Pappschachtel, an der ich dran bin, sieht es so ähnlich aus. Wahnsinn, sind das viele Teile. Ist sehr IKEA-mäßig, ne? Also ich meine auch von der sorgfältigen Verpackung her. Ja, ich mache Fotos davon und stelle die ins Internet. Auf twitter.com/netzbasteln könnt ihr die sehen, wie wir hier diesen 3D-Drucker, die Marki Box auspacken. Ich habe hier so eine Plastiktüte mit so verschiedenen grauen Plastikteilen. Die sehen auch so aus, als hätte sie einen 3D-Drucker. Wobei, nee, sehen ein bisschen besser aus. Dann hier so ein Chipsatz. Ich habe Motoren hier offensichtlich. Okay. Ah, ich lasse die auch nochmal drin, weil das ist beschriftet XYZ. Okay, das ist wichtig, das habe ich schon in der auspacken. Anleitung gesehen, dass wir die dann an die richtige Stelle. Bisschen Montagewerkzeug, Klebepads, ein kleiner Schlauch. Jetzt ist der Moment, wo ich die. Das Messer braucht, um hier was zu öffnen. Durchsichtige Plastikteile. Ist ein bisschen wie Weihnachten und Ostern und Geburtstag auf einmal. Oh mein Gott, hier sind noch wahnsinnig viele Schrauben. Wie viel Zeit haben wir? Sowas wie 7 Stunden Zeit, die wir natürlich komprimieren durch Musik. Ich hoffe, wir schaffen das überhaupt, dieses Ding korrekt zusammenzubauen. Anscheinend kann man dafür auch ein Wochenende brauchen, stand in der Anleitung, aber nur, wenn man keine Erfahrung hat. Ich habe jetzt hier so transparente Kunststoffteile. Mal sehen, was das wird. Ich weiß keinen, der mehr Erfahrung hat im 3D-Drucker-Zusammenbau als dich, deswegen bin ich hierher gefahren. Und ob es uns gelingt, einen 3D-Drucker zusammenzubauen und danach noch einen Osterhasen auszudrucken, in einer Stunde Netz basteln, das hören wir gleich nach der nächsten Musik. Okay, nächster Schritt. 3. Mhm. Also ich glaube, jetzt ist auf jeden Fall richtig. Jetzt müssen die anderen Motoren mit ihren Achsen da rein. Motor X, Motor Y. Ich mache diesen Motor, das ist der. Für Schritt 1 und 2 haben wir ja schon eine halbe Stunde gebraucht. Mhm. Mal schauen. Ihr hört immer noch eine Stunde Netz basteln auf die Radio Wissen am Mittwochabend mit Moritz Metz am Mikrofon. Zu Gast heute bei Philipp Stephan und der ist Redakteur beim CT Hex Magazin in Hannover und wir sitzen hier im 3D-Drucker-Lab und auch 2D-Drucker-Lab. Hier stehen auch ein paar alte Tintendrucker drin. Wir bauen aber einen 3D-Drucker zusammen und zwar die Marki-Box, die gerade als Paket aus Asien angekommen ist in ihren Einzelteilen. Das ist ein bisschen wie IKEA, oder? Also die Anleitung erinnert mich daran, das ist halt für Fortgeschrittene. Aber es ist so schwarz-weiß Zeichnungen, so Explosionszeichnungen. Man muss schon immer ziemlich mitdenken und man könnte sich jetzt auch vorstellen, wir bauen so eine Schrankwand auf. Ja, mir fehlt so ein bisschen dieses Männchen, das am Anfang so guckt, wenn das Ding zerbrochen ist. Das ist eigentlich mein Lieblingsding, wenn ich Möbel zusammenbaue, immer diese Figur am Anfang. Wer weiß, was auf der Rückseite ist. Wir sind jetzt auf jeden Fall bei Schritt 3 von ungefähr 12 Schritten, die hier sind. Aber du hast jetzt, glaube ich, schon den Motor E ausgepackt. Oh. Extruder, aber wir brauchen aber den X und Y. Ach so, dann packe ich den schnell mal wieder ein, dass wir ihn erkennen. Weil das ist nämlich tatsächlich schön beschriftet, also das muss ich nochmal sagen. Damals, als wir diesen MakerBot vor 5 Jahren zusammengebaut haben, das war... Ich glaube, das ist ja schon nicht einfach, so ein Set zusammenzustellen. Man hat irgendwie 200 Teile und man muss sie alle zum Kunden bringen. Und da war das echt ein Gewühl. Erstmal 2 Stunden Teile sortiert und festgestellt, was fehlt. Und hier ist das alles ein bisschen professioneller als vor 5 Jahren noch bei dem Zusammenbau. Jetzt habe ich den Motor X. Also ich beschreibe mal, was da vor uns steht. Das ist ein aus durchsichtigem Plexiglas, bisschen kleiner als ein Bierkasten, vielleicht halb so groß. Also ein Rahmen und da werden jetzt verschiedene Elektromotoren... So quadratische Elektromotoren rangesteckt. Am besten mache ich einfach wieder ein Foto und stelle das auf deradiowissen.de oder auf twitter.com/netzbasteln. So. Dann habt ihr noch ein bisschen Schraube runtergefallen, aber nicht weit. Ich brauche nochmal das andere Schrauberbit. Das andere, das schon für Inbus-Schlüssel. Man sagt ja immer Imbus, aber das heißt eigentlich Inbus. Das ist auch eine deutsche Abkürzung, ne? Sowas wie für Innen 6 oder ja, nee, irgendeine Firma? Weiß ich nicht. Ja, das müsste man. Wir können ja mal eine Sendung machen, nur zu schrauben. Tja, wenn das Werkzeug weg ist, das immer. Nimm doch den so lange. Ja, der ist auch zu groß. Wo hast du den anderen? Hier ist der andere. Das ist der andere. Werkzeug ist auch mitgeliefert bei diesem Schrauberset und im Netz gibt es dazu passend YouTube-Videos, die beschreiben, wie man das alles zusammenbauen soll. Wir waren uns nämlich gerade nicht sicher mit der Zeichnung und dann haben wir uns vorführen lassen, wie das hier geht. So, da ist der Typ, der sich diesen ganzen Drucker ausgedacht hat. Der hat den gleichen Plan und fasst die gleichen Teile auch und baut das hier auch zusammen. Bei dem sieht es so ähnlich aus wie bei uns. Nur haben wir hier noch mehr 3D-Drucker, die schon fertig sind, rumstehen. Was mir jetzt hier fehlt, man kann ja nur, also ich sehe jetzt nicht, wo das Kabel rauskommen soll aus dem Motor. Hier kommt es an der Seite raus und da nach unten. Ich meine, außen. So ein das bisschen ist nicht egal. So wichtig. Aber ich glaube, es kommt genauso unten raus, wie es auf dieser Zeichnung auch unten rauskommt. Okay. Na, das ist halt so mit den zweidimensionalen Bildern und dreidimensionalen Teilen. Es gibt ja 3D-Drucker, die können 3D-Drucker ausdrucken, oder? Ja, das, ich finde das lustig. Das schickt mir so alle paar Monate, schickt mir jemand sowas zu, sagt, ey, geil. Und dann sage ich, ja, so hat das mal angefangen, weil RapRap, das war ja so dieses erste, ja, Do-It-Yourself-Projekt. Und dieses RapRap hieß ja Replicating, jetzt habe ich das andere vergessen. Aber das Wichtige ist das Replicating. Die Idee war ja dahinter, man kauft sich Gewindestangen im Baumarkt, noch ein paar Motoren und alles andere, sozusagen die Verbindungswinkel, kommen aus dem 3D-Drucker selber. Also aus dem 3D-Drucker von einem Freund, der schon einen hat. Genau, das war dann auch so ein bisschen... Sich selbst vermehrende 3D-Drucker, die Idee ist ziemlich schön. Das war so ein bisschen wie bei diesem Sauerteig, die Idee, man macht's und dann gibt man was weiter. Und das war dann so die Ehrensache. Ich glaube, der erste Druck war immer ein Schnapsglas, traditionell, dass man sozusagen anstoßen kann, der Drucker funktioniert. Der zweite Druck wäre dann sozusagen gewesen, Druck für deinen nächsten weitere 3D-Druckerteile aus. Hier sind es eher schon wirklich industriell gefertigte Teile und der Zusammenbau, auch wenn es ein bisschen IKEA für Fortgeschrittene ist, gestaltet sich schon so machbar, oder? Was ist bisher dein... Ja, ich habe es ja gerade schon eben vorhin offline gemerkt, dass hier passt es an einer Stelle nicht so ganz. Hier sind nämlich so Kabel von, das sind glaube ich so Endschalter, die dann sagen sollen, da ist der Bereich zu Ende, damit der immer weiß, wo er null ist. Und da ist sehr viel Druckkopf. Genau, und da ist sehr viel Heißkleber drauf, damit die Verbindung hält. Der Heißkleber ist aber so ein dicker Klumpen, dass er hier schon wieder mit anderen Teilen kollidiert. Okay, das ist da hat dann in oben, der Fabrikationslinie siehst, ist das denn nicht. Das ist so ein bisschen klar. Schief. Ja. Ich befürchte, da müssen wir ein scheibchenweise mit einem Messer ein bisschen den Kleber entfernen. Ja, so sieht's aus. Wir basteln hier mal weiter und werfen die Zeitmaschine an. Wie viele Schritte haben wir eigentlich? Musikalisch 12. Oh, okay, wir sind immer noch bei Schritt 3. Wir melden uns dann wieder in ein paar Schritten, wenn dieses Ding noch ein bisschen größer geworden ist. D-Radio Wissen. Eine Stunde Netzbasteln, heute Thema 3D-Druck und wir basteln hier immer noch an dieser Marki-Box. Philipp Stephan von der CT Hacks heißt diese Zeitschrift, hier in Hannover im Testlabor für 2D- und 3D-Drucker. Und jetzt ist noch Philipps Kollege dazugekommen, Peter König, du machst auch hier diese Zeitschrift, du hast auch schon ein paar 3D-Drucker zusammengebaut. Ja, allerdings nicht für CT Hacks, sondern für die normale CT, da haben wir nämlich mit den 3D-Druckern angefangen. Und das ist schon ein bisschen länger her, dass ich den letzten 3D-Drucker zusammengebaut habe, aber wir haben wirklich damals 2009 oder 2010 angefangen mit dem allerersten Makerbot, den es gab. Und haben uns damals noch, weil das alles ganz wild und neu war, noch zu fünft oder so zusammengesetzt und dann zwei Abende lang geschraubt. Das heißt, die Probleme, die wir jetzt hier haben, dass irgendwelche Lötstellen nicht richtig stimmen, dass das Plexiglas nicht so richtig zusammenrutschen will, das sind alte Probleme, die gab es schon immer. Das sind alte Probleme und ich habe auch das Gefühl, dass das inzwischen besser geworden ist, weil wir damals beim ersten Makerbot war das dann auch noch so, da hieß es, ja, da ist so eine M8 Gewindeschraube drin. Es kann sein, stand dann in der Anleitung, dass die zu lang ist, dann soll man die mal abflexen, ja, und das ist natürlich dann auch ein Ding, wo man denkt, ja, wenn ich jetzt nicht zufällig dieses Werkzeug da habe, dann kann ich jetzt erstmal aufhören. Ne? Mhm. Also insofern hat sich da, glaube ich, einiges getan. Aber was ich bei den Bausätzen halt immer so den Vorteil finde, ist, man kennt hinterher die Maschine wirklich in jedem Detail. Also man weiß einfach, wenn es da irgendwie knarrt, dann denkt man sich, okay, an der Stelle ist die Konstruktion ja so und so. Aber auf der anderen Seite, wenn der Drucker dann eben nicht so druckt, wie er eigentlich soll, dann fragt man sich halt auch immer, ob man nicht selber jetzt Mist gemacht gemacht hat oder ob die Maschine einfach blöde konstruiert ist. Das weiß man dann halt manchmal nicht. Ne? Ja. Philipp, was machst du gerade? Ich versuche Plastik in Plastik zu stecken. Wie hieß das? Sag nochmal. Das ist im Prinzip ein Schlitz und Zapfen, würde man sagen, in der Tischlerei. Also ja. Da, wenn so ein Loch in der einen Plexiglasscheibe ist und da ist so ein Zapfen von der anderen Seite, dass man das rechtwinklig zusammenstecken kann. Genau, das muss man zusammenstecken. Und das ist jetzt so die dritte Scheibe. Das heißt, die dritte Dimension, zwei Teile haben wir schon, links und rechts. Und jetzt muss alles am richtigen Ort sein. Und 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht, 10 Teile genau ineinander fassen. Und ich glaube, das ist bei der ganzen Anleitung vermutlich der eine Knackpunkt. Und also hoffentlich nicht wortwörtlich, weil das ist ja schon Plexiglas hier auch. Oder so ein Kunststoff, der... Naja, wenn man ihn zu sehr belastet, reißt er bestimmt auch. Man darf die Schrauben auch nicht zu fest reindrehen, sonst reißen sie ab. Ich glaube, ich helfe dir da mal. Dann haben wir mehr Hände. Aber eine Frage noch an Peter. Du testest gerade 3D-Scanner. Das ist dann sozusagen das Gegenstück. Man sieht hier so ein Plastikstück, da hat sich ein Kollege selber einscannen lassen und wollte sich dann wieder als Mini-Playmobil-große Figur ausdrücken lassen. Sowas ist also auch möglich. Das ist auch möglich. Allerdings, die Scanner, die ich gerade teste, das ist mehr so wie so einen kleinen Plattenspieler, den man auf den Tisch stellt. Und da stellt man ein kleines Objekt drauf, so bis zur Größe eines großen Apfels oder einer kleinen Honigmelone, und dann wird das mit einem Laser rundum abgetastet. Und es ist tatsächlich so, dass diese Scanner auch von, es gibt zum Beispiel einen auch von der Firma MakerBot, die auch Drucker macht, damit man eben einfach Dinge vervielfältigen kann und die dann auf dem Drucker eben ausdrucken. Und das ist so von der Auflösung her und von der Modellgröße her und so auch ziemlich genau zugeschnitten auf das, was ich mit dem Drucker dann eben drucken kann. Okay, und wie gut funktioniert's? Kannst du schon was verraten? Also, es bringt so viel, also bei der Auflösung, die der Drucker auch bringt, ist das Ergebnis schon ganz okay. Wenn man jetzt irgendwie ein kleines Objekt scannen will und das sehr groß vergrößern will, dann sieht es schon relativ grob aus. Was hast du denn bisher schon gescannt? Ich habe alles Mögliche. Ich habe zum Beispiel, weil das besonders schwierig ist, auch zwei Plüschfiguren gescannt. Und das ist natürlich für den Laser sehr schwer zu erfassen. Oder so eine Espresso-Kanne, die musste ich vorher mit einem Kreidespray erstmal matt machen, weil der Laser durch eine spiegelnde Oberfläche immer abgelenkt wird. Also wir haben die Dinger schon ziemlich gefordert, aber ansonsten so kleine Figürchen, einen kleinen Radiergummi in Form eines Totenschädels zum Beispiel, der lässt sich gut scannen, weil das ist eine matte Oberfläche und die ist hell. Also das ist gar kein Problem. Cool, Wahnsinn, was es alles gibt. Wir wollen heute ja noch einen Osterhasen ausdrucken mit diesem 3D-Drucker, den wir aber erstmal zusammenbauen müssen. Die Zeit rennt, wir sind bei Schritt 4 von 14. Wir setzen jetzt mal wieder alles dran, das Ding fertig zusammengebaut zu kriegen. Bis gleich. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. So. Ja. Die Radio Wissen. Der Sender, eine Stunde Netz basteln, die Sendung. Allerdings stimmt das nicht ganz, weil wir sitzen hier schon seit einigen Stunden, Philipp. Seit fast 4 Stunden. Und bauen einen 3D-Drucker zusammen, die sogenannte Marquee-Box, die wir für 300 € im Internet über Crowdfunding erhalten haben. Die ist jetzt endlich angekommen und das ist so ein Ding aus Plexiglas, ungefähr nicht ganz so groß wie ein Bierkasten, aber oder vielleicht wie so ein Wasserkasten. Und wir sind jetzt bei Schritt 12 von insgesamt 14 Schritten und es hat tatsächlich dann doch alles ziemlich gut geklappt. Also, was haben wir denn alles gemacht? Wir haben diese Plastikteile an der Seite zusammengeschraubt. Genau, das war ein bisschen, die war ein bisschen hakelig, ne? Da musst du ein bisschen hämmern und drücken, dass die ineinander gehen, so zapfen. Genau, und da haben wir aufgehört. Genau, und dass sie nicht brechen. Dann haben wir gelernt, dass hier alles so Plastikgewinde sind, die man auch nicht überdrehen sollte. Diese Befestigungsdinge an der Seite. Und wir haben diese drehbaren Wellen und Motoren eingebaut. Erzähl mal was zu diesen Motoren. Das sind so viereckige, fast quadratische Teile. Ja, das sind Schrittmotoren. Die können halt dann in einem, wie der Name schon sagt, pro elektrischem Stromstoß gehen die einen Schritt weiter. Und da vorne sind hier so Gewindestangen dran. Das heißt, immer wenn sich das dreht, bewegt sich das auf der Gewindestange sitzende Teil. So ein Schlitten, der dann eben den Druckkopf... Also das ist, den kann man sich vorstellen wie bei einem Drucker. Ein Druckkopf, der rechts und links geht, kann dieser Druckkopf rechts, links und vor und zurück, also X- und Y-Achse genau. gehen. Genau, und er kann ja noch auch hoch und runter gefahren werden. Das also ist dann der Teller, auf dem das Druckwerk liegt. Das ist der dritte Motor. Das ist ein beheizbarer Teller unter dem Druckkopf. Und dieser, der kann rauf und runter gefahren werden. Genau. Fotos davon, wie gesagt, auf deradiowissen.de bei der Sendung Eine Stunde Netz oder bei Netzbasteln auf Twitter. Da stelle ich ein Foto rein von diesem 3D-Drucker, so wie er genau jetzt aussieht. Jo, und da ist noch ein vierter Motor, ist der nochmal der identische. Der wird dann hinterher das Plastik schieben. Das kommt ja von so einem langen Draht, denn vorne rein in die beheizte Düse und wird da flüssig. Aber das genau, wir haben da noch so eine Düse montiert, die dann eben also den Druckkopf darstellt. Und da wird dann das Plastik durchgeschoben. Standardaufbau für einen 3D-Drucker alles, oder? Das ist irgendwie, das ist ja sozusagen eigentlich auch für eine Fräse erstmal der Standardaufbau, ne? Man hat diesen XYZ-Tisch, man kann halt irgendwie ein Werkstück hoch und runter fahren und dann darauf hin und her fahren. Das gab es schon in der Fräse oder so. Da könnte man also jetzt anstatt diesem Druckkopf auch irgendwas anderes hinmachen und dann auch Objekte damit bearbeiten, genau, wenn die da festgespannt wären. Für den Drucker, der hinter mir steht, diesen anderen, da soll es das als Upgrade noch geben, als Fräse. Mhm. Bei dieser Marki-Box würde ich das nicht vermuten, weil so eine Fräse ja eine ganze Kraft aushalten muss. Die muss sich ja sozusagen gegen das Werkstück stemmen und das würde sich in dieser Plexiglas-Konstruktion, glaube ich, da könnte man irgendwie Butter schneiden. Also es ist schon ein wackeliges Konsumentenprodukt wahrscheinlich, aber trotzdem dafür, dass es nur 200 Euro kostet, das ist echt ziemlich cool. Und ich habe einiges nochmal darüber gelernt, wie so ein 3D-Drucker funktioniert. Verkabelt hast du jetzt auch. Ja. Hinten ist so eine Platine dran, da laufen jetzt diese ganzen Stecker rein. Ach, davon mache ich ein Foto. Gibt es da irgendwas Besonderes zu sagen zu? Diese Platinen, ich weiß jetzt gar nicht, worauf die basiert. Viele davon basieren tatsächlich auf dem Arduino. Das heißt, das ist so, damit hat vieles angefangen. Das lief ja viel parallel. Dieser einfach programmierbare Baustein, dieser Mikrocontroller, den man. Das ist so ein Minicomputer, den man einfach programmieren kann und Geräte und Sensoren anschließen kann. Machen wir bestimmt auch mal eine Sendung dazu. Genau, und der hat einfach jetzt hier, ist mit der Stromversorgung verbunden, ist mit den vier Motoren verbunden und mit so einer Handvoll Schalter, die hier auch Teil des Gehäuses sind, womit das Gerät dann weiß, sozusagen, wenn es am Nullpunkt ist. Und das hat alles jeweils ein buntes, doppeltes Kabel hin und zurück. Mhm. Plus und Minus kennt man ja noch. Rot ist Plus und Schwarz ist Minus. Genau. Und das sieht jetzt alles erstmal sehr wild aus, aber es fehlt uns ja jetzt auch noch die Außenverpackung. Die schrauben wir jetzt mal noch ran. Genau. Und danach können wir das Ding eigentlich schon mal anschalten. Das gehört vorne denn hin. Ah ja, okay. Genau, das Ganze soll jetzt noch ein bisschen stabiler werden und noch ein bisschen besser aussehen. Wobei, aussehen ist ja nicht so richtig bei durchsichtigen. Ich fand aber auch, wir haben es gar nicht so schlecht gemacht. Wir mussten nur 2-3 Mal sozusagen wieder rückwärts bauen. Ja, warte mal, hier muss jetzt wahrscheinlich dieser Knupsi auch noch hin. Aber wir haben es auch oft geschafft, ohne Anleitung zu arbeiten. Wir haben auch sozusagen es gibt eine Anleitung und es gibt ein Update zur Anleitung, was wir hinterher gefunden haben, wo denn alles drin stand, was wir geraten haben. Insofern schon ganz gut gemacht. Auf jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren. Ob der Drucker dann auch Geräusche macht. Und man kann ja mit diesen Schrittmotoren kann man ja sogar Musik machen, wie ich von einem YouTube-Video, das du gemacht hast, gelernt habe. Mhm. Da hast du mit Diskettenlaufwerken, die haben so ähnliche Motoren. Ja, das sind auch Schrittmotoren. Man kann aber auch tatsächlich, hier wo wir ganz zu Anfang von diesem ersten MakerBot geredet haben, den wir zusammengebaut haben, dafür gab es gleich so ein Programm, da konnte man dann auf 3 Achsen hier Star Wars spielen. Und da konnte man Musik machen mit diesen Motoren. Also ob das alles klappt, das probieren wir gleich aus. Jetzt schrauben wir mal noch ein bisschen weiter diese Plexiglasplatten zusammen. Wo gehörten die denn dahin? Die kommt, glaube ich, zu mir. Da sind so Löcher. Ah, das ist das. Das ist das Loch für den Schalter. Ah ja, sehr gut. Lang vermisst. Cool. Da super. Ist es. Das ist immer noch eine Stunde Netzbasteln bei D-Radio Wissen am Mittwochabend. Und was hier jetzt gerade ausgepackt wird, das ist einfach langes D-Radio Wissen, grünes, vielleicht ein bisschen heller, Plastikkabelband. Aber einfach nur so geschmolzenes Plastik. Ist das ABS oder wie heißt das? Ich glaube, das ist PLA. Das ist dieses andere Plastik. Ne? Die zwei Sorten sind die man so für 3D-Drucker im Heimbereich hat. Okay. Das ist tendenziell, jetzt rollt es sich ab, biologisch abbaubar. Das ist Philipp Stephan übrigens, der ist Redakteur bei CT Hardware Hacks oder einfach nur Hacks und der liegt gerade in den 3D-Drucker, den wir in der letzten Stunde, eigentlich waren es viel mehr Stunden, aber fürs Radio haben wir so getan und haben zwischendrin Musik gespielt, wie wir da so rumgeschraubt haben. Der legt jetzt hier in diesen 3D-Drucker dieses grüne Plastik ein. Ich mache davon natürlich ein Foto. Das ist, keine Ahnung, wie viel Meter es sind, ganz viel dünnes Plastik von der Rolle. Das ist so dünn wie ein Streichholz ungefähr, aber halt so eine dicke, fette Rolle, genau, Spaghetti, grünes Plastik-Spaghetti. Und es ist so neongrün, so wie dieses Ostergras, ein bisschen. Genau, ne? Und damit wollen wir jetzt einen Osterhase drücken. Was wir bisher geschafft haben, war, dass wir den Drucker erstens komplett zusammengebaut haben. War eigentlich alles relativ selbsterklärend. Ich finde, er ist schon nicht jetzt so stabil wie die anderen Teile, die hier so rumstehen. Dann haben wir alle Kabel angeschlossen, wir haben den an meinen Laptop angeschlossen und eine Software installiert. Moment, wenn du jetzt hier am Rechner was machen willst. Und wir haben die verschiedenen Motoren schon mal getestet und jetzt könnte es sein, dass gleich ein Motor zu hören ist. Ah ja, da haben wir jetzt den Extruder angemacht. Das ist der Motor, der das Plastik in den Drucker ziehen soll. Ah, okay. Und der dreht sich auch? Das ist ein Motor, der... Und jetzt dreht er sich nicht Plastik. Mehr. Soll ich nochmal irgendwo drücken bei der Software? Drück nochmal auf Extrude. Extrude. D-Radio Wissen. Wo geht es da hier? Dieser Motor, soll denn das Plastik reinziehen? Ich versuche mal. Zieht er? Das ist der erste Versuch jetzt auch gerade. Ne? Ich glaube, das ist aber auch das Loch, wo es rein soll, wo ich es hier reinstelle. Ja. Es bleibt spannend. Ah, das Plastik, da ist so ein Handrad, was es hochdreht. Also, jetzt naja. Er zieht. Okay. Okay. Ich sag mal, dass er nicht nur 1 Zentimeter, sondern 10 Zentimeter ziehen soll, weil so viel brauchen wir auch. Du kannst auch die Geschwindigkeit hochstellen. Okay. Die Geschwindigkeit, das ist hier so ein Programm, das ist Open Source und das heißt Repeater Host für den Mac. Und dieses Programm unterstützt eben die Steuerung dieses 3D-Druckers und es unterstützt, dass man da verschiedene Daten reinladen kann. Wo hast du jetzt diesen Osterhase her, den wir gleich ausdrucken wollen? Der ist aus dem Internet. Also ich glaube von Thingiverse, ich weiß nicht, das ist so eine Webseite, wo es ganz viele 3D-Modelle zum kostenlosen Download gibt. Und den benutzen wir hier immer als Ausdrucktest, weil der hat oben so Öhrchen, natürlich Löffel, wie sich das gehört für einen Hasen. Und da kann man sehr gut testen, ob die Drucker sauber arbeiten, weil diese Ohren, die fallen manchmal um und manchmal zerfasern sie und das ist immer ein schönes Testobjekt. Okay. Da hinten ist so ein bisschen so ein Benchmark, da sitzt schon so ein Hase, der ist sogar bunt in verschiedenen Farben, der ist ganz gut geworden. Ja, das ist hier auf diesem 2000-Euro-Drucker. Okay. Das heißt, sowas haben wir hier natürlich nicht, aber wir haben ja nur den 200-Euro-Drucker. Und jetzt wird dieses grüne Plastikkabel immer weiter reingeschoben und ich soll vielleicht mal die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, das ist jetzt so ein bisschen, das dauert. D-Radio Wissen. So, das grüne Kabel schiebt sich immer weiter bis dahin, wo es heiß erhitzt werden sollte. Und tatsächlich hängt da unten jetzt so komisches grünes Plastik. Das ist ja toll. Das hat wohl funktioniert. Das ist total eine gute Erfahrung. Ich mache das ja zum ersten Mal, so einen Computer, mit einem Computer so ein direkt sichtbares Hardware-Ding zu steuern. Das ist toll. Ja, du siehst es ja auch in der Software, 200 Grad hat jetzt unsere Düse. Das heißt, also die Düse, die das Plastik weich macht, ja, genau. Ist 200 Grad eine gute Temperatur? Ja, für das PLA auf jeden Fall. Dieses ABS muss man ein bisschen heißer, so 240 Grad. Und jetzt könnten wir sagen, wir wollen mal hier diesen Hase loslegen oder müssen wir noch irgendwas machen? Kalibriert hat er sich ja so einigermaßen. Nee, eigentlich kannst du jetzt sagen, auf Start drücken. Auf Start drücken, ja. Genau. Den haben wir vorhin per USB-Stick reingeladen und jetzt geht's los. Achtung. Ui, jetzt arbeiten die Motoren. Jetzt hebt sich diese Platte, auf der der Hase dann gedruckt werden soll. Fotos gibt's auf dieradiowissen.de oder twitter.com/netzbasteln. Ui. Das ist ja Wahnsinnsgeräusche. Was sagt der Experte? Ja, jetzt müsste langsam der Kunststoff rauskommen. Die Geräusche sind schon mal extrem normal. So muss das klingen. Mir fällt auf, wir haben diese Platte, die Arbeitsplatte, auf die der Drucker da mit seinen verschiedenen Achsen das draufdrucken soll, ein bisschen schräg eingestellt. Ja, das müsste man vielleicht noch verbessern. Das ist so. Also wenn der Rest jetzt funktioniert, ne, das sehen wir, alle Achsen laufen, die Geräusche klingen okay, das Ding heizt, elektrisch, mechanisch, alles okay. Das ist jetzt das Letzte, was wir machen müssen, nämlich diese Platte richtig einstellen. Ja, aber das scheint jetzt nicht wie ein Hexenwerk zu sein. Die ist auch beheizt, warum denn eigentlich? Die Idee ist, wenn die beheizt ist, dann kühlt dieses Plastik, das ist ja 200 Grad heiß und flüssig. Und wenn das dann sofort auf, weiß nicht, Raumtemperatur abkühlt, dann verzieht sich das, weil dann dieser Temperaturunterschied so hoch ist. Mhm. Und das soll denn verhindert werden durch diese Heizplatte. Also der Drucker bewegt jetzt seinen Druckkopf hin und her auf dieser Heizplatte, aber irgendwie kommt noch kein Plastik. Oder? Ich glaube, wir müssen die Höhe von der Platte noch ein bisschen runterdrehen, da muss ja ein bisschen Luft zwischen sein, damit das auch irgendwie rausfallen kann. Ne? Das ist ja jetzt so gerade, klebt die Platte unseren Ausgang zu. Aber wir können eigentlich zufrieden sein, weil wir haben keinen Motor, der rückwärts läuft oder keinen, der gar nicht läuft. Hier bewegt sich alles schon mal so, wie das sein muss beim 3D-Drucker. In der Sendezeit schaffen wir es jetzt wahrscheinlich nicht mehr, den Hasen wirklich auszudrucken. Das Experiment ist also gescheitert, aber viel wichtiger. Wir haben es geschafft, in einer Stunde Netzbasteln einen 3D-Drucker zusammenzubauen, der gerade mal 200 € kostet. Und ich kann das ziemlich empfehlen. Okay, wir haben jetzt, dürfen wir das sagen, in echt 5 Stunden gebraucht, aber das ist schon richtig gut für 2 Personen, finde ich. Und das Ding läuft. Also vermutlich ist das so 80-20, dass man jetzt nochmal einen ganzen Tag kalibrieren und konfigurieren kann. Aber also hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass wir es schaffen. Das Ding läuft, es kommt heißes Plastik raus. Es wird wahrscheinlich nur nicht richtig drauf geschmiert. Und es macht richtig tolle Geräusche. Ui, jetzt, was sind das jetzt? Jetzt geht da richtig los. Ne, das ist die Art und Weise, wie er es füllt. Also was wir bisher gehört haben, war sozusagen diese Bodenplatte, die Außenkanten. Und jetzt füllt er das mit so einem Kreuzmuster und fährt auch immer hier diagonal hin und her. Und also wenn man diesen 3D-Drucker kennt, kann man das auch immer so ein bisschen hören, was er gerade macht. Mhm. Ob er einen Kreis fährt, ob er ein Viereck fährt, ob er füllt oder den Rahmen macht. Ja, irgendwie extrudet der nicht richtig. Ja, da müssen wir jetzt nochmal gucken, was da das... Ah, der rutscht hier. Ah. Wenn man dran packt, merkt man, dass er hier knack, knack, knack macht. Also wir müssen irgendwie nochmal gucken. Also ich glaube, das kriegen wir jetzt gerade nicht gelöst, warum das Filament da nicht reinrutscht. Abschließendes Testurteil, dieser Drucker ist also in Ordnung für 200 Euro, habe ich so vernommen. Was kann man denn eigentlich mit 3D-Druckern wirklich Sinnvolles ausdrucken? Außer Osterhasen in grün aus Plastik. Naja, der Kollege hat heute gerade ein Osterei-Ausstechform für Kekse hergestellt. Und was wir hier sonst so machen, sind so Ersatzteile. Wir machen hier so Schrauben und Muttern, so Gewindeteile. Wir spielen sehr viel und sehr gerne damit rum, ne? Und ich glaube, worauf alle warten, sind halt so Sachen wie unterschiedliche Materialien, dass es irgendwie Holz und Metall und all sowas druckt. Oder auch Essbares. Oder Essbares, genau. Da gibt es ja dann auch jetzt gerade die erste Idee, einen Essens-3D-Drucker. Der macht im Moment halt so ein bisschen sowas wie, naja, der macht eine Pizza, indem er Teig rausdrückt und dann drückt er Bolognese-Soße drauf. Ich glaube, da wird noch einiges kommen. Aber es macht auf jeden Fall schon mal ziemlichen Spaß. Also für so private Geschichten, Schmuck oder wir hatten ja eben den Kollegen da mit dem Scanner, wenn man sich selber einscannt und dann so eine Büste verschenkt. Ich glaube, das wird das neue Geschenkteil so nach. Ne? Man schenkt halt nicht mehr das Foto für den Schreibtisch, sondern gleich die Büste in 3D. Wahnsinn. Ja, das war erstmal eine Stunde Netzbasteln für dieses Mal. Wir verabschieden uns. Fotos werden nachgeliefert von dem Hasen, den wir da hoffentlich noch irgendwann ausdrucken. Ziemlich gutes Gerät. Bleibt uns treu und besorgt euch auch so einen 3D-Drucker. Es macht wirklich Spaß und ist nicht schwierig zusammenzubauen. Danke, Philipp, auch an dich natürlich für alles. Bis zum nächsten Mal. Bleibt uns treu, sagt Moritz Metz. Tschüss. Die Radio Wissen. Eine Stunde Netz. Jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr.